jetzt dich grüßen, nur mit dir allein kann es glücklich sein. All meine Träume, die süßen, leg ich in den Gruß mit hinein. Lasse nicht die Tage verfließen, bald ist der Frühling dahin. Liebling, mein Herz lässt dich grüßen und dir sagen, wie gut ich dir bin. Noch verknüpft uns nur Sympathie, noch sagen wir sie. Und du und flüstere leis dir zu. Liebling, mein Herz lässt dich grüßen, nur mit dir allein kann es glücklich sein. All meine Träume, die nicht die Tage verfließen, bald ist der Frühling dahin. Liebling, mein Herz.